Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der UN-Sicherheitsrat berät heute über Syrien und die Frage, ob die gebrochene Waffenruhe doch noch zu retten ist. Georg Schwarte. Gestern bereits hatte die 20 Staaten umfassende sogenannte Syrien-Unterstützergruppe am Rande der UN-Generaldebatte in New York über den weiteren Kurs beraten. Nachdem ein UN-Hilfskonvoi aus der Luft bombardiert worden war, hatten die Amerikaner aus Protest ein mit Russland geplantes gemeinsames Vorgehen gegen IS-Terroristen in Syrien wieder in Frage gestellt. In der Sitzung der 20 Außenminister gestern, die laut Teilnehmern dramatisch verlaufen sei, seien die USA und Russland nach Angaben des französischen Außenministers an die Grenzen ihrer Verhandlungsfähigkeit gelangt. Der ehemalige deutsche Diplomat Jürgen Krobock machte in dieser Sendung wenig Hoffnung auf eine baldige Friedenslösung für Syrien. Assad ist auf einem Wege zum Erfolg inzwischen und er will Aleppo einnehmen um jeden Preis. Wer Aleppo beherrscht, der beherrscht auch letzten Endes die Routen und die Sicherheit in Nordsyrien. Und wer Aleppo hat am Ende, hat auch eine starke Position bei zukünftigen Friedensgesprächen. Deswegen, bevor Aleppo nicht in irgendeiner Weise übernommen worden ist, entweder durch die syrische Armee oder weiter so diesen Krieg führt, wird eine Lösung gar nicht möglich sein. Die Situation auf den griechischen Inseln wird für die Flüchtlinge immer kritischer. Unser Korrespondent Wolfgang Landmesser schilderte die Lage auf Lesbos heute Morgen so. Es ist so, dass die Kapazität in diesen Camps begrenzt ist und immer wieder überlegt werden muss, wo bringen wir Flüchtlinge unter? Denn die Flüchtlinge sitzen ja auf den Inseln fest. Die meisten haben Asylanträge gestellt. Die Asylanträge gehen aber nicht schnell genug voran, um für Entlastung in den Camps zu sorgen, dass Menschen also diese Camps auch wieder verlassen. Und das sorgt für diese Spannungen und das sorgt auch für Wut in den Inselgemeinden. Es kommt auch immer mehr zu Kriminalität und das sorgt eben für diese Spannungen. Im Land Berlin stehen die Zeichen auf Rot-Rot-Grün. Die Unionsparteien warnen jetzt davor, dies könnte auch im Bund eine Option werden. Der linke Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, sagte dazu im Deutschlandfunk. Vor knapp 2 Jahren hieß es, wenn in Thüringen eine solche Landesregierung zustande käme, würde die Welt untergehen. Das scheue Kapital würde über den Rennsteig nach Bayern flüchten. Ja, und es gibt immer noch Bananen. Das, was wir bekommen können, ist Regierungsverantwortung. Und in der Regierungsverantwortung wird die Linke sich einbringen, um deutlich zu machen, dass zum Beispiel Langzeitarbeitslose endlich eine Perspektive brauchen, dass zum Beispiel die Hartz-IV-Logik, die bislang ausgrenzend gewirkt hat, wieder überwunden wird. Wenn das im Vordergrund steht, ist die Linke dabei, aktive Gestaltungspolitik und Verantwortung zu übernehmen. Das Bundeskabinett will heute eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze beschließen. Frank Capellan. 5 Euro mehr im Monat. Von Januar an erhält ein Hartz-IV-Empfänger 409 Euro. Die größte Erhöhung wird die Bundesregierung heute für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren beschließen. Für sie steigt der Satz auf monatlich 291 Euro, ein Plus von 21. Asylbewerber hingegen erhalten weniger Geld. Folge der Unionsforderung, mehr Sach- als Geldleistungen zu gewähren. Strom- und Wohnungskosten werden künftig abgezogen. Der Satz für einen alleinstehenden Asylbewerber sinkt damit von 354 auf 332 Euro im Monat. In Berlin wird heute der Bericht zur deutschen Einheit vorgestellt. Die Autoren sorgen sich um die wachsende Fremdenfeindlichkeit im Osten. Uwe Lüb. Fremdenfeindlichkeit kann in Ostdeutschland den gesellschaftlichen Frieden gefährden. So steht es nach Handelsblatt Informationen im Bericht zum Stand der deutschen Einheit. Die Rede ist von besorgniserregenden Entwicklungen. Die Zahl rechtsextremer und fremdenfeindlicher Angriffe habe stark zugenommen. Bei Protesten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen würden die Grenzen bürgerlicher Proteste überschritten. Fremdenhass verfestige sich. Gewalttätige Ausschreitungen wie in Heidenau und Freital seien zu Symbolen dafür geworden. Der Europäische Gerichtshof urteilt heute über ein Verbot von Kosmetika, deren Bestandteile an Tieren getestet wurden. Karin Bensch. In dem Fall geht es um 3 Unternehmen, die Bestandteile von Kosmetikprodukten außerhalb der Europäischen Union an Tieren getestet haben, mit dem Ziel, sie in Japan oder China zu verkaufen. Dürfen solche Waren nach Europa importiert werden? In der Europäischen Union ist es nämlich generell verboten, Kosmetika zu verkaufen, für die Tierversuche gemacht wurden. Hintergrund ist ein Verfahren in Großbritannien. Der englische High Court möchte wissen, ob dieses Verbot auch Bestandteile erfasst, die deshalb an Tieren getestet wurden, weil sie sonst in Drittstaaten wie China und Japan nicht vermarktet werden dürfen.